Vorausschauend lässt die oberste Heeresleitung die schon bestehende Hunding-Brunhild-Stellung von Soissons bis zur Eisne durch die Hermannstellung von östlich Brügge bis östlich Kortrück und über Valenciennes nach Marl ergänzen, bereitet aber jetzt schon eine neue rückwärtige Linie in der Maas-Antwerpen-Stellung vor und lässt die Festungen in Elsass-Lothringen gefechtsbereit machen. Zwischen Mosel und Rupt sowie an der Combres-Höhe brechen die Franzosen in den Deutschen zur Maas vorspringenden Stellungsbogen ein, der übereilt geräumt wird. Die Truppen gehen in die Bogensehne, die Michelstellung, zurück. Die deutsche Heeresleitung fühlt ihre Kräfte schwinden. Die aus der Heimat eintreffenden Truppen bringen keinen guten Geist mit. Was vom Osten noch herangezogen werden kann, ist durch die bolschewistische Propaganda angekränkelt. Die Zahl der Überläufer und Gefangenen mehrt sich. Umso mehr müssen die zuverlässigen Truppen bluten. Die oberste Heeresleitung beginnt, verfügbares Heeresgut nach Deutschland fahren zu lassen. Das Hauptquartier wird von Avesnes, wo es seit März gewesen, nach Spa zurückverlegt. Einem von der Reichsregierung erwogenen Friedensschritt bei der Königin der Niederlande kommt am 14. September der Nachfolger Tschernins, Graf Burian, mit einem Friedensangebot an alle Kriegführenden zuvor. Auch diesmal wieder völlige Ablehnung. Der Feind erstrebt für Ende September den Durchbruch der deutschen Front zwischen Schelde, Sambre und Oise. Besonders auf den beiden nördlichen Heeresfronten liegen die schwersten Unwetter. Die Widerstandskraft der deutschen Armeen ist nicht mehr die alte. Die zweite Armee gewinnt keinen richtigen Halt mehr, auch die vierte muss schließlich weichen. In der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober entschließt sich die oberste Heeresleitung, die 2. und 18. Armee aus der Siegfriedstellung in die Hermannstellung zurückzunehmen. Auch die 6. und 17. Armee müssen sich dieser Bewegung anschließen. Unter Räumung der U-Boot-Stützpunkte Ostende und Seebrügge wird Mitte Oktober die 4. Armee aus dem flandrischen Schlachtfeld hinter den Kanal von Eckloh und hinter die Luce zurückgenommen. Mit dem Einrücken der Armeen in die Hermannstellung werden das Heeresgruppenkommando Böhn und das 9. Armee-Oberkommando aufgelöst. Die Heeresgruppe Deutscher Kronprinz hat sich in den Stürmen der letzten Wochen glänzend geschlagen, sowohl in der Champagne wie beiderseits der Maas. Die in dichten Massen auftretenden Amerikaner erlitten schwerste Verluste. Nur vereinzelt vermochten die Gegner lokale Erfolge zu erzielen. Trotzdem muss auch diese Heeresgruppe zur Anpassung an die übrigen Armeen zurückgenommen werden. Am 13. Oktober stehen die 7., 1. und 3. Armee in der Hunding-Brunhild-Stellung. Der so lange heldenmütig verteidigte Damenweg ist damit aufgegeben. Indessen ist bereits an anderen Fronten des großen Weltkriegraumes allerschwerstes Unheil eingetreten. Die Bulgaren sind kriegsmüde geworden. Von der amerikanischen Botschaft in Sofia aus wirbt die Entente-Propaganda mit Geld und Verheißungen. Der bulgarische Bundesgenosse will nicht mehr kämpfen. So richten sich die Bulgaren selber zugrunde, indem sie das im Weltkrieg Errungene nicht mehr verteidigen wollen. Der Oberbefehlshaber der Orientarmee weiß genau, dass er hier keinen ernsthaften Widerstand mehr finden wird. Wüsste die oberste Heeresleitung die Tragweite der drohenden Gefahr, so könnte sie doch dem Übel kaum steuern. Der Osten bindet immer noch 26 Divisionen. Was dort noch verfügbar wäre, müsste nach dem Westen gefahren werden, wo man in würgender Unentrinnbarkeit zum Kampf auf Leben und Tod gezwungen ist. Alle Fehler rächen sich, so auch der vernachlässigte italienische Kriegsschauplatz. Es ist vorbei. Am 15. September greifen die Italiener und Franzosen bei Monastir, Engländer und Griechen beiderseits des Vardar, am Doiransee und an der Struma an. Der Hauptstoß gegen die durch den Gebirgscharakter des Geländes besonders begünstigte Mitte der bulgarischen Stellungen begegnet beinahe keinem Widerstand. Die 1. und die 3. bulgarische Division rennen einfach davon. Auch General Scholz kann sie nicht mehr zum Halten bringen. Alle Tapferkeit der heldenmütig kämpfenden deutschen Landsturmtruppen scheitert. Die Bulgaren wollen einfach nicht mehr. Auch die siegreich in Albanien vorgedrungenen österreichischen Truppen des Generals Pflanzer Baltin müssen zurück. Am 2. Oktober bereits überliefert das ententefreundliche Kabinett Malinow Bulgarien auf Gnade und Ungnade der Entente. Nur die Integrität Altbulgariens wird als Belohnung für den Abfall garantiert. Um seinen Sohn Boris den Thron zu retten, muss König Ferdinand das Land verlassen. Die Orientarmee dringt nun durch Serbien gegen die Donau vor, um der Doppelmonarchie den Fangstoß zu geben. 4 Tage nach den Bulgaren bricht die türkische Palästinafront zusammen. Die türkischen Stellungen bei Es-Salt sind zerschlagen. Mit Mühe sichern die Truppen des Asienkorps und österreichische Abteilungen den Rückzug. Bald fallen Damaskus, Beirut, Aleppo, Alexandrette. Die Türkei ist am Ende. Enver Pascha hat viel zu viel Kräfte in den fernen Kaukasus gesendet, nun fehlen sie an den entscheidenden Stellen. Der Entente aber ist nach dem Zusammenbruch der Bulgaren der Weg nach Konstantinopel frei. Gott schütze unser teures, geliebtes Vaterland. Wie oft ist dieses Lied in der Heimat und von den Truppen gesungen worden? Nun naht das Ende, das abzuwehren so viele Tausende gefallen. Die Regierung des Grafen Hertling hat alle Energien des Hinterlandes einschlafen lassen. Als der Sieg noch zu erringen war, ließ sie sich in erbärmliche parlamentarische Kämpfe verwickeln. Nun aber, da es gilt, das Äußerste von der Heimat abzuwehren und den wankenden Fronten noch einmal Halt zu gebieten, lässt sie die Zügel schleifen. Mit stählerner Energie und dämonischem Siegeswillen müssten Deutschlands Lenker ausgestattet sein. Aber wo finden wir solches bei dem Greis Hertling, der überdies bereits sich anschickt, seinen Platz einem demokratischen Reichskanzler zu räumen? Wie anders hielt sich Clemenceau, der anfangs Juni zur Zeit der großen deutschen Schlachterfolge in der französischen Kammer erklärte: »Ich schlage mich vor Paris, ich schlage mich in Paris, ich schlage mich hinter Paris.« Die deutsche Reichsregierung ist nicht das gewaltige Zentrum nationaler Entschlossenheit. Immer wieder muss sie sich von dem lodernden Patriotismus des Generals Ludendorff aufpeitschen lassen. Wenn dieser aber einmal unter dem Druck der ungeheuren Verantwortung die Zuversicht verliert, dann wird sie ganz zusammenbrechen.